Andacht vom 9.8.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Der wahre Jesus. Ich bin von einer Tatsache sehr berührt. Etwas in mir macht mir dringlichst klar, in welcher Zeit wir leben. Gestern kam ich von der IPS heim und redete mit Debbie. Wir sprachen über den Himmel, die Ewigkeit und Gott. Und wir unterhielten uns darüber, dass niemand etwas auf Erden wirklich genießen kann, wenn er nicht zufriedengestellt ist in Jesus. Dieser Gedanke beschäftigt mich dauernd. Ich möchte heute über Johannes 11 reden. Jesus scheint es zu lieben, uns herauszufordern. Er sagt Dinge, die verborgen sind, und wir sollen sie entdecken. Jesus sagt oft Dinge, die zunächst unser Denken verwirren. Aber ich denke, er hat dafür einen Grund, denn es geht ihm immer um die Beziehung. Er mag die Religion nicht und Oberflächlichkeit auch nicht. Viele Menschen haben eine oberflächliche Beziehung zu Gott. Deshalb sagt Jesus oft Verwirrendes, damit wir uns damit beschäftigen. Schaut auf Johannes 11. Ich bin sicher, ihr kennt die Geschichte. Lazarus war krank und Jesus liebte Lazarus. Lazarus war der Bruder von Maria, die Jesu Füße gesalbt hatte. Die Schwestern sandten also eine Nachricht an Jesus. Sie ließen aber nicht ausrichten, Lazarus ist krank, sondern der, den du liebst, ist krank. Die Bibel sagt eindeutig, Jesus liebte Lazarus. Schaut, was in Vers 4 steht. Jesu erste Antwort auf diese Nachricht war gleich, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Doch Lazarus starb. Hat sich Jesus getäuscht? Hört, meine Freunde, ihr müsst etwas verstehen. Wenn ihr nicht tief in Jesus eindringt, werdet ihr nicht verstehen, was er sagte. Jesus liebt es, unser natürliches Denken anzugreifen, wie bei Nikodemus, von Neuem geboren werden. Das hatte zuvor noch niemand gesagt, so etwas hatte man noch nie gehört. Der Mann antwortete Jesus, ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mutter zurückgehen. Und Jesus entschuldigt sich nicht, sondern er tadelt Nikodemus. Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Jesus liebt es, diese Spiele mit uns zu spielen. Er sagt etwas, was dich verwirrt, und dann schaut er, wie du reagierst. Es gibt einen Unterschied zwischen Religion und wahren Liebhabern Jesu. Religion nimmt eine Aussage Jesu und stößt sich daran oder bildet eine Doktrin darum. Wahre Liebhaber Jesus sagen, Jesus, du hast mich verwirrt, aber das ist eine Einladung, tiefer in dich hineinzusteigen, um herauszufinden, was in deinem Herzen ist. Wir werden an Aussagen Jesu hängen bleiben und nie sein Herz fühlen, wenn wir oberflächlich bleiben. Das ist so traurig. Jesus sagt immer, komm, komm, komm, schau in mein Herz. Und die Antwort ist so oft nur, was hast du gesagt? Jesus sagte, die Krankheit ist nicht zum Tod, aber Lazarus starb. Das nächste, was er in Vers 6 tut, er bleibt noch 2 Tage da, wo er war. Das macht Sinn, denn wenn Lazarus nicht sterben wird, kann man auch noch bleiben. Die Jünger fanden das auch in Ordnung. Dann sagt er plötzlich, jetzt gehen wir nach Judäa. Seine Jünger stoßen sich dran. Hey, die Juden wollen dich töten, lass uns hier bleiben. Lass uns hier bleiben, das erinnert mich an Matthäus 17, an den Berg der Verklärung. Lass uns hier bleiben, wir bauen 3 Hütten, denn Gott ist gut, lasst es uns gut gehen hier. Aber Jesus wusste, dass es eine Zeit gab, die Herrlichkeit Gottes zu genießen und eine Zeit zu arbeiten. Jesus antwortet, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Er sagt, Leute, hört, ich habe dort was zu erledigen. Dort braucht ein Mensch meine Hilfe, ich muss dorthin. Wir laufen von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Konferenz zu Konferenz. Danach meinen wir, welch ein schöner Gottesdienst, die Herrlichkeit Gottes war da. Aber wir übersehen, die Herrlichkeit und das Licht Gottes an andere weiterzugeben. Jesus war sehr deutlich, aber die Jünger verstanden nicht, was er sagte. Er erklärte ihnen, Lazarus ist eingeschlafen. Jetzt sind sie noch verwirrter. Erst hatte er gesagt, Lazarus wird nicht sterben. Gut so, jetzt schläft er. Okay, er schläft sich gesund. Warum also gehen wir dorthin? Sie antworteten, wenn er schläft, wird er gesund. Vers 11. Wenn Debbie von einer Erkältung angegriffen wird, sagt sie immer zu mir, lass mich für 2 Tage in Ruhe. Nach diesen 2 Tagen werde ich wieder gesund sein. Mein Körper braucht das. Keine Medikamente, nichts, nur Ruhe. Und so ist es. Also die Jünger denken, Lazarus wird bald wieder gesund sein. Jetzt sagt Jesus, ich werde ihn aufwecken. Schon wieder Verwirrung. Wenn jemand schläft, soll er sich gesund schlafen und nicht aufgeweckt werden. Was will Jesus eigentlich? Wenn du nicht lernst, Jesu Herz zu verstehen, wirst du verwirrt sein. Deshalb reagierten die Schriftgelehrten so auf ihn. Nur Menschen, die Jesus kennen, sind nicht verwirrt. Wenn ihr einmal verheiratet wart und jetzt geschieden seid, dürft ihr nie mehr heiraten. Jesus sagte. Und dann zitieren sie einen Satz von Jesus und machen eine Doktrin daraus. Es gibt so viele Doktrinen aus Jesu Worten, ohne dass irgendjemand Jesu Herz verstanden und gefühlt hat. So ist es auch hier in Johannes 11. Wenn du Jesu Herz nicht spürst, bist du verwirrt. Endlich sagt Jesus deutlich in Vers 14, Lazarus ist tot. Hey, er ist tot? Warum? Jesus, du hast gesagt, er würde nicht sterben. Dann sagt Jesus auch noch, ich bin froh darum, um euretwillen bin ich froh, damit ihr glaubt. Und er will jetzt zu Lazarus gehen. Mehr Verwirrung geht nicht. Thomas äußert dann heroisch zu den anderen Jüngern, lasst uns mitgehen, damit wir mit ihm sterben. Ich liebe Jesus, weil er so verwirrend reden kann und weil sein Herz so einfach ist. Sie kommen nun am 4. Tag. Lazarus liegt schon im Grab. Martha kommt gelaufen, sie ist ja immer am Rennen. Sie gibt gleich mal Jesus die Schuld. Wenn du da gewesen wärst, Jesus, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das macht Religion dauernd. Sie gibt Gott immer die Schuld. Wenn Gott, dann hätten wir dieses Problem nicht. Und so weiter. Wenn wir sagen, Gott hat die Kontrolle, dann beurteilen wir Gott falsch. Dann geben wir ihm die Schuld. Dann ist zum Beispiel der Coronavirus seine Schuld. Dann sind kaputte Ehen seine Schuld. Religion macht den ganzen Tag nichts anderes, als Gott die Schuld zu geben. In Wirklichkeit wusste Jesus alles. Er wusste, wie er Gott die Ehre geben würde. Er sagt in Vers 25 und 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer auch immer an mich glaubt, wird nicht sterben. Glaubst du das? Das ist schon wieder verwirrend. Martha sagt nicht ja. Sie gibt Jesus die Schuld, dass er nicht gekommen ist. Und jetzt wirkt es so, als ob Jesus nun Martha die Schuld geben würde, wenn er sagt, wer an mich glaubt. Hat hier jemand nicht geglaubt? Wenn wir nicht wirklich lernen, das Herz Jesu zu fühlen, können wir nicht in Intimität mit ihm leben. Wenn wir einmal sein Herz fühlen, wissen wir, dass alles gut ist. Dann leben wir in übernatürlicher Kraft und überfließendem Leben. Um die Geschichte kurz zu machen, Jesus geht zum Grab. Vers 33 fordert mich wirklich heraus. Jesus sah die Menschen weinen und er war davon berührt und erschüttert. Aber er wurde auch im Geist zornig. Schon wieder ein verwirrender Jesus. Was musste sich eine Martha wohl denken? Mein Bruder ist gerade gestorben, er war der Versorger der Familie, ich habe ihn geliebt. Aber wenn ich weine, wird Jesus ungnädig. Jesus, wo ist dein Mitgefühl? Wo ist der Jesus, der voller Liebe und Barmherzigkeit ist? Jesus aber hat klargestellt, dass er die Auferstehung ist. Er fragt, wie könnt ihr hier weinen? Ich denke, Jesus war empört über den Unglauben. Jesus hatte klar gesagt, ich bin hier, alles ist geregelt. Jesus hat Religiosität und Unglauben immer konfrontiert. Vers 35, Jesus weinte. Dieser Vers hat nur zwei Worte. Ich denke, sie haben auch das komplett missverstanden. Sie sagen, schaut, wie Jesus ihn liebte. Das macht keinen Sinn. Ich denke nicht, dass Jesus weinte, weil Lazarus tot war. In wenigen Minuten würde er doch wieder leben. Es gibt Menschen, die zu mir sagten, Reinhard, es ist okay, wenn Menschen am Grab weinen, weil Jesus am Grab von Lazarus auch weinte. Aber Jesus weinte nicht um Lazarus. Jesus weinte wegen des Unglaubens der Menschen. Als Jesus hörte, dass Lazarus krank war, wusste er, dass die Herrlichkeit Gottes offenbart und manifestiert werden sollte. Wir wissen, dass Jesus das Wunder tat. Wir müssen in unserem Leben an den Punkt kommen, wo wir Jesus in allem, besonders aber beim Lesen der Evangelien bitten, dass wir sein Herz fühlen. Wenn wir Jesu Herz nicht folgen, werden wir die Bibel nur oberflächlich lesen und nicht wirklich verstehen. Was so traurig ist, ist das, was die Kirche hat, den religiösen Jesus, der so viele Dinge von ihnen verlangt, den religiösen Jesus, der die Homosexuellen verurteilt, der Ehebrecher erst verurteilt und von ihnen verlangt, sie dürften nicht mehr sündigen. Und so weiter. Aber Jesus macht es genau umgekehrt. Je mehr ich das verstehe, desto mehr fühle ich mich von meinem Jesus angezogen. Das ist der Jesus, nach dem ich mich sehne. Ich sage euch die Wahrheit. Meine Meinung über die Kirche in Brasilien ist wie folgt. Ich wohne jetzt seit 7,5 Jahren hier in Brasilien und ich war in vielen Städten und Orten. Wir haben hier in Brasilien ein großes Missionsfeld im kirchlichen Raum. Ich bin nicht einmal überzeugt, ob die Hälfte der Christen in den Kirchen wirklich gerettet sind oder ob sie nur die Religion geändert haben, von der katholischen oder von den Spiritisten hin zu einer freikirchlichen Gemeinschaft. Es ist so traurig für mich, was die Welt von Gott denkt, weil die Christen so sind. Wenn die Christen lernen würden, Jesus wirklich nachzufolgen und Gott gut zu repräsentieren, würde die Welt anders aussehen. Jesu Herz ist so unglaublich. Er sagt, ich musste ja sterben, damit sich für dich das ändert, was dich befähigt, meine Güte zu erkennen und zu repräsentieren. Was war besser? Gleich hingehen und Lazarus heilen oder Lazarus 3 Tage im Grab zu lassen, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen? Ich denke, Jesus tat das Beste. Lasst uns zu Menschen werden, die das Herz Jesu erkennen und fühlen, die Jesus lieben. Ich sagte auf der IPS wieder, solange ich lebe, werde ich Religion bekämpfen und hassen, denn sie hat so viel kaputt gemacht. Ich habe ein tiefes Bedürfnis danach, eine Armee von Menschen an meiner Seite zu haben, die Jesu Güte manifestieren, die Söhne Gottes manifestieren, die Güte Gottes. Dann werden die Menschen verändert. Lasst mich euch noch diese kurze Geschichte erzählen. In der Intensiv-IPS war ein Mann und er ist jetzt hier auch im Live dabei, der sagte, ich wurde durch dein Live gerettet, Reinhard. Das geschah so, ich habe 18 Jahre lang geraucht und x-mal versucht, damit aufzuhören. Ich habe eine kleine Tochter und ich schämte mich vor ihr, dass ich rauchte. Aber ich kam nicht davon los. Jesus offenbarte in deinem Leib ein Wort der Weisheit. Und seither rauche ich nicht mehr. Ich hatte kein Bedürfnis mehr danach. Das ist mein Jesus, Leute, das ist mein Jesus. Er sieht einen Mann, der im Internet sitzt, in meinem Leib, und er heilt diesen Menschen. Was hat Religion getan? Du bist ein schlechter Mensch, denn du rauchst. Jesus sagt, ich sehe deine Scham, ich sehe deine Verzweiflung und dein Leid. Leute, es ist dran, Jesu Herz zu fühlen und ihn zu kennen, damit er sich manifestiert. Religion bringt nur Knechtschaft und Verwirrung. Betet dieses Gebet mit mir. Jesus, mein Herz sehnt sich wirklich danach, dein Herz zu fühlen. So oft war ich verwirrt, denn ich schaute auf deine Worte, aber nicht auf dein Herz. Jesus, von heute an möchte ich dein Herz fühlen. Offenbare es mir. Wenn ich die Evangelien lese, offenbare es mir. Ich möchte dein Herz fühlen, ich vertraue dir. Amen.